bin schon verliebt in dich. Wie ein Fluss, der fließt sicher hin zum Meer, Liebling, sei gewiss, manches ist so, wie es ist. Nimm meine Hand, nimm mein Leben dazu, denn ich staub es nicht, bin schon verliebt in dich. Wie ein Fluss, der fließt sicher hin zum Meer, Liebling, sei gewiss, manches ist so, wie es ist.